Gestern waren sie noch nicht da, bestimmt 10. Riesig und knallrot und frischweiß, immer das Gleiche mit mir. Einen kleinen Brocken verspeisen, was würde es mit mir machen, aber... Welche Dosis? Wissen möchte ich's gern. Wenn die Pilze so schießen, dann sind gewiss auch die essbaren Pilze in Fülle vorhanden und Irene ist in Urlaub und ich kann nicht ernten. Immer nehme ich mir vor, mit ihr zu gehen, aber ich schreibe lieber noch. Lieber mache ich Musik oder spiele mit Sprache herum, schon wieder so ein scheiß Bremsenviech. Dass es immer weniger Insekten werden, merke ich auch nicht. Heute muss ich unbedingt anfangen, weiß noch nicht, was ich zur Heimat sagen soll und bis zur nächsten Woche muss ich was Brauchbares geschrieben haben. Will! Überall Pilze und ich kenne keinen, aber die Urgroßmutter... Ich sollte schneller gehen und auf meine Füße achten, von der hinteren Fersenmitte den Fuß leicht nach außen positionieren und abrollen. Das stärkt die Innenmuskeln und ist gut gegen X-Beine. Mutter hatte X-Beine und musste operiert werden. Jetzt bin ich schon am Kreuzfeuer und weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Urgroßmutter haben wir oft in Ronsdorf besucht, unterm Dach ein Stübchen. Da lebte sie ganz normal. Was war damals normal? Ihr Haus und die Bandwerkstube verbrannten. Ausgebombt. Sie hat bei uns gestopft und beim Einschlafen mit mir gespielt. Wer zuerst eingeschlafen ist, ruft Piep. Vielleicht war das meine Heimat. Und dann haben wir uns beide kaputt gelacht. Atmen, tief atmen und große Schritte. Mal wieder so ein Tag, da lässt mich die Familie nicht los. Alles wegen der Schreiberei über Heimat. Heimat ist eigentlich die ganze Welt. Gleich bin ich bei den Fliegenpilzen. Ich werde sie genau zählen. 19 Pilze, wie man sich doch vertun kann. Vorher dachte ich, 10 wären schon viel. Man muss eben immer genau sein, auch mit den Worten und den Wörtern. Vor allem, wenn man sie schreibt und drucken will. Wahrscheinlich täuscht man sich öfter, als man denkt. Neulich habe ich gelesen, dass man von Fliegenpilzen nicht sterben kann.